Motto. Aus gesammelte Gedichte von Hedwig Lachmann. Aufgenommen für LibriVox.org. Diese Aufnahme ist in der Public Domain. Motto. Lieber kein Glück, nur lauter sein. Nur keinen Schritt abseits vom Recht. Nur keine Schuld, lieber kein Glück. O Gott, ich stürbe, würd ich schlecht. Ende von Motto.